Kapitel 5 Verben Zukunft, Präsens und Futur. Übung 6 Letzte Warnung, sonst. Formen Sie den Imperativ um. Schreiben Sie die Sätze neu. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Hör sofort auf damit. Du wirst sofort damit aufhören. B. Fahren Sie hier weg. Sie werden hier wegfahren. C. Komm jetzt endlich her. Du wirst jetzt endlich herkommen. D. Macht sofort die Musik leiser. Ihr werdet sofort die Musik leiser machen.